Herzlich willkommen zum Monero Mumble Podcast im Oktober 2021. Mit von der Partie sind Till und Krisha. Hallo ihr beiden. Hallo Alex. Hey, hey. Genau, ich bin Alex und wir drei reden heute über den letzten Monat in Monero, was sich getan hat. Ich denke, viele Leute kennen das schon, falls ihr aber neu seid und die alten Folgen hören wollt, alles über uns findet ihr auf moneromumble.de, kann man sich super einfach merken. Und heute in der Sendung werden wir natürlich über die Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Und hier haben wir auch einen bedeutenden Milestone erreicht. Ich werde das jetzt nicht weiter spoilern, aber da hat sich auf jeden Fall ein großer Schritt getan. Dann reden wir über die Updates, was die Wallets angeht und so weiter und so fort. Und dann natürlich über die tagesaktuellen Themen. Deswegen würde ich sagen, direkt Till, sag doch mal, was sich jetzt so Großes getan hat bei den Zahlen, Daten und Fakten von Monero. Genau, also wir sind jetzt aktuell auf dem Stand vom 10.10.2021 und diese magische Grenze, die wir im letzten Monat durchschritten haben, das war die Grenze von 18 Millionen emittierten Moneros. Das heißt, diese Marke wurde jetzt geknackt. Konkret haben wir aktuell 18.8.553 Moneros verfügbar. Die Tail Emission rückt auch mit gewaltigen Schritten immer näher. Es sind nur noch 33 Wochen und ein Tag bis zum Ende Mai. Und da soll ja dann die Tail Emission greifen. Der Preis eines Moneros liegt aktuell bei 241,34 € beziehungsweise bei 0,005 Bitcoin. Die Blockchain-Größe ist im vergangenen Monat um 2 Gigabyte von 112 auf 114 gewachsen. Die Transaktionen liegen aktuell bei 20.406 Transaktionen pro Tag. Nochmal zum Vergleich, der Höchstwert, den wir hatten, war vor 3 Monaten bei 40.000, also liegen wir da knapp bei der Hälfte. Und die Monero Hashrate ist vom letzten Monat zu diesem Monat relativ konstant bei 2,6 Gigahash geblieben. So, dann haben wir die Updates. Also ein Hardfork ist mir noch nicht bekannt. Ich habe vor der Sendung noch mal auf Reddit geguckt. Da habe ich auch keine Ankündigung zu einem Hardfork gefunden. Ich gehe schon fast davon aus, dass wir dieses Jahr auch keinen Hardfork mehr sehen werden, weil eigentlich wäre ja jetzt Oktober der Termin gewesen. Ja. Und da wir ja noch nicht mal die Voranmeldung gesehen haben, glaube ich auch nicht, dass da dieses Jahr noch was kommt. Das ist das erste Jahr, in dem Monero nicht hardforkt, oder? Ich glaube auch, ja. Ja, krass. Ja, und das liegt vor allem daran, dass Triptych nicht ready ist und auch nicht kommen wird. Aber dazu kommen wir später. Genau. Also, das heißt, CLI-Updates gab es nicht und GUI-Updates gab es auch nicht. Cake Wallet und Monerujo, das waren, glaube ich, auch die beiden Updates, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben. Also, da gab es jetzt seit der letzten Sendung auch nichts Neues. Sidekick hatte ich gesehen, das ist immer noch im Funding. Da sind im Moment 6,87 von 179 Moneros erst gespendet worden. Nochmal zur Erinnerung, Sidekick war dieses Projekt von Monerujo, mit welchem man Offline-Transaktionen signieren kann auf einem Android-Device, das quasi, also dass man die privaten Schlüssel nie auf einem Gerät haben muss, welches auch Kontakt zur Außenwelt hat, per WLAN oder sonst wie. Eigentlich eine ganz schicke Sache, also gerade für die sicherheitsaffinen Menschen. Und das Funding kann da noch sehr, sehr viel Beitragende gebrauchen. Deswegen schaut da mal in unsere Shownotes, da findet ihr dann auch einen Link zu diesem Monerujo-Funding. Und da könnt ihr dann das Sidekick-Projekt sponsoren. Bei Feather Wallet gab es ein Update, allerdings nur ein Beta-Update. Auch das werden wir in den Shownotes verlinken, falls ihr euch dafür interessiert. Dann P2P-Pool hatten wir letzte Sendung als großes Thema. Da gab es jetzt, glaube ich, auch ein Update, genau vor 8 Tagen. Da ist jetzt die Version 1.1 erschienen. Hm. Auch da findet ihr den Link in den Shownotes. BISC habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Machen wir mal eben Aveno. Aveno hat sich, glaube ich, auch nichts getan. Genau, Aveno gibt es immer noch keinen Release, aber der letzte Commit ist von vor 19 Tagen. Also es wird noch aktuell entwickelt, aber es gibt noch keinen Release. Im Master der Commit, ja. Ja. Wo hatte ich jetzt, irgendwo hatte ich doch eine Sekunde. Ich muss mich mal eben sortieren. Ich hatte doch noch BISC. Da ist BISC. Genau, vor 16 Tagen gab es auch eine neue BISC-Version. Also auch da steht ein Update zur Verfügung. Da ist aktuell die Version 1.7.4. Auch die wieder verlinkt in unseren Shownotes. So, dann im Commit Network gab es auch Updates zur Erinnerung. Commit Network ist auch ein Atomic Swap Dienst. Da muss ich jetzt nochmal eben XMR BTC Swap. Genau, da ist die letzte Version, ist die 0.9.0. Die wurde vor 3 Tagen veröffentlicht. Ja, also da ist auch die Entwicklung noch sehr aktiv und da könnt ihr euch das Projekt nochmal näher anschauen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und Farcaster ist der letzte Dienst, den wir haben für Atomic Swaps. Da gibt es noch keinen Release, aber auch da, also das Projekt sieht mir schon fast ein bisschen eingeschlafen aus. Mhm. Der Node wird hier, ja doch, also vor 4 Tagen wurde da noch was am Node entwickelt. Aber ja, ich weiß nicht, ob da jetzt im Moment oder ob da in naher Zukunft mit einem Release zu rechnen ist, sieht mir eher nicht so aus. Ja, aber dafür ist der Commit umso stärker. Das ziehe ich vielleicht auch ganz kurz vor. Da gibt es nämlich jetzt ein GUI-Tool für, also ein grafisches User-Interface für alle Leute, die sich der Kommandozeile nicht mächtig genug fühlen. Das heißt Swap FE, also Swap Frontend eigentlich, haben wir auch in die GitHub-Seite, haben wir auch in den Shownotes-Pages verlinkt. Und ja, vom README her sieht das einfach schön gemacht aus. Ja, man hat da eine relativ einfache Benutzeroberfläche, wo man dann eben die Adressen eingeben kann und vielleicht so ein bisschen einen geführteren Userflow hat, als das bei der CLI der Fall ist, wo man halt alle Möglichkeiten selber wissen muss und dann tippen muss und so weiter. Deswegen für die Leute, die Atomic Swaps interessant finden, bisher aber zurückgeschreckt sind wegen der Kommandozeile, jetzt ist die Chance für euch mit Swap FE hier eure ersten Monero Atomic Swaps zu machen. Genau, und weil das jetzt eh der nächste Themenpunkt gewesen wäre, das Ganze befindet sich auch im Moment im Community Crowdfunding System und zwar in der Diskussionsphase. Auch da, ja, wie gesagt, den Link findet ihr dann mit in den Shownotes dahin. In der Diskussionsphase sind noch einige andere Projekte, wobei ich auch sagen muss, dass der Atomic Swap, also die GUI dafür im Moment so ein bisschen heraussticht. Weitere Sachen sind Übersetzungen und Developer, aber wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr dann gerne reinschauen. Eine gute Nachricht ist, also im Funding Required ist im Moment nur ein Projekt und das ist schon komplett durchgefundet und zwar die Fortführung des sehr, sehr guten Monero Observers, den wir hier auch schon mehrfach empfohlen haben und der uns auch immer in der Sendungsvorbereitung eine große Hilfe ist. Ja, der ist schon durchgefundet, also das heißt, da geht's auf jeden Fall weiter. Was auch durchgefundet ist, aber ja, was jetzt als nächstes ansteht, ist die Arbeit von Douglas Tooman als Vollzeitmitarbeiter für das Monero-Projekt für 6 Monate. Also das wurde auch komplett durchfinanziert. Ja, dann Development. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes hier drin beim Work in Progress? TippXMR.live hört sich interessant an. Ja, das könnte man auch nochmal ansprechen. Also da geht's auch weiter. Wir sind da aktiver dran, als wir das bisher im Jahr waren. Und ich bin auch ziemlich optimistisch, dass wir Nee, ich sag keine Prognosen, aber es geht auf jeden Fall weiter und ja, seid gespannt. Genau, und also wie gesagt, das waren, also es gibt relativ viele Projekte, die noch den Status Work in Progress haben. Wenn ihr euch da einlesen wollt, findet ihr den Link auch in den Shownotes. Ja, aber eigentlich fällt mir, also ich denke da auch schon die ganze Zeit drüber nach, dass wir eigentlich unseren ersten Milestone schon erreicht haben und da einfach noch nicht laut genug gerufen haben, dass wir den mal ausgezahlt haben wollen. Aber ich denke, das werde ich mal in der nächsten Zeit machen. Einfach, dass man sieht, dass es da auch weitergeht, weil sonst sieht das auch so eingeschlafen aus. Und das ist es eben nicht. Kein Kommentar. Gut. Ja, und dann gehen wir direkt über zu den aktuellen Themen, ja, weil so viel ist zwar nicht passiert, aber dann doch ein paar Sachen, die signifikante Auswirkungen haben. Zum Beispiel eben dieses Triptych-Ding. Ja, Triptych wurde ja auch berühmterweise von Crypto Bear in einem seiner Lieder erwähnt. Das ist letztendlich die Weiterentwicklung des Monero-Protokolls, dass wir es schaffen, mehr Ringmitglieder in Transaktionen zu haben, ohne dass es jetzt unglaublich viel mehr Speicherplatz auf der Blockchain frisst. Und da gibt es jetzt eine Alternative, die sich eben Lelantus Spark nennt. Und das ist auch schon implementiert in einer anderen Kryptowährung, die heißt Firo. Ne? Richtig, ja. Und Firo ist ja auch so ein bisschen so ein Privacy Coin. Und da war ja auch dieses Drama rund um Firo mit dem Diego. Ja, Rehar. Wie heißt der nochmal? Rehar, der für Firo arbeitet. Und Firo hat auch ein paar Angestellte, die über CypherTrace, glaube ich, abgerechnet werden. CypherStack, darf man nicht verwechseln. Ah ja, CypherStack, oh Gott, diese ganzen Namen immer. Genau, und dort wurde jetzt Lelantus Spark, dieses Spark-Protokoll, entwickelt. Warum haben sie das getan? Das haben sie getan, weil sie damit noch mehr machen können als mit Triptych. Zum Beispiel Multisignaturen funktionieren damit auch besser. Frag mich jetzt nicht, was besser bedeutet. In ihrem Text schreiben sie effizient und mit einem bestimmten diskreten Logarithmus. Und das hat sich anscheinend sehr gut schon bewiesen. Und deswegen unterstützt Lelantus Spark auch Multisignaturen. Dann finde ich ein wichtiges Feature davon, was es kann, ist, dass man View Keys jetzt auch dahingehend freigeben kann, dass man auch entweder nur eingehende Transaktionen sieht und oder auch ausgehende Transaktionen, was bisher bei Monero nicht möglich ist. Das ist vor allen Dingen interessant, wenn man eine Organisation ist oder so eine Spendenorganisation, dass man auch beweisen kann, wohin die Spenden dann weitergeleitet werden. Und man kann auch die richtige Balance von der Wallet dann sehen, also die Actual Balance. Oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Online-Wallet hat oder so ein Mobile-Wallet, dann kann man auch einen Service zum Scannen der Blockchain nutzen und gucken, wie viel gerade die Balance ist von dieser Wallet, ohne jetzt mit dem Private Key schauen zu müssen. Also für eine View-Only-Wallet ist das auch ziemlich nützlich. Das muss ich auch mal sagen. Also ich habe ja die Monero Wallet, nutze ich ja selber auf meinem Android. Und da hatte ich mir auch mal meine Hauptwallet quasi als View-Wallet eingerichtet und hatte da Unsummen von Moneros drauf, was natürlich überhaupt gar nicht mehr stimmte, weil ich ja zwischenzeitlich auch mal was ausgegeben und transferiert habe. Und so ist so eine View-Wallet ja natürlich auch nicht richtig zu gebrauchen. Ja, ja. Ich habe hier gerade noch einen Artikel von Firo.org offen, von dem Blog, also vom August. Und hier finde ich vielleicht den wichtigen Paragraphen: How is this different from other privacy protocols? Ja, und sie schreiben eben im Vergleich zu Monero. Monero hat ja dieses RingCT-basierte Protokoll, was limitiert ist in der Anonymität des Senders, ja, weil wir eben nur eine bestimmte Ringgröße haben und dann haben wir eben nur diese Plausible Deniability, aber der wahre Sender ist ja trotzdem in der Ringsignatur mit drin, ja, und mit genug Informationen lässt sich da halt einiges daraus lernen. Und dann schreiben sie hier, Triptych, which was inspired by our work on Lelantis and a frontrunner for scaling ring sizes in Monero, has a complex and cumbersome multi-signature process. Both schemes lack full view key support and only support incoming view keys. Also, ne, der große Unterschied, das vereint sozusagen die zwei Aspekte, die wir gerade angesprochen haben, Multisignaturen und View Keys. In diesen beiden Aspekten ist Lelantis eine bessere Lösung, sowohl als RingCT, das heißt die bestehende Implementation der Privatsphäre in Monero, und Triptych, der eigentlich anvisierten Vision für Monero. Und deswegen scheint es jetzt so, der Wind daher oder dahin zu wehen, dass die Pläne für Monero geändert werden und eben abgesehen wird, Triptych zu implementieren und man stattdessen eben lieber auf Lelantis Spark gehen will. Und dazu, das ziehe ich auch ganz kurz vor, gab es auch einen Monero-Talk mit Sarang und Aram. Sarang und Aram. Also Sarang heißt ja eigentlich auch Adam. War ganz lustig, aber diese Monero-Talk-Folge hat leider eine sehr, sehr schlechte Audioqualität. Deswegen habe ich sie mir jetzt nicht angehört oder nur die ersten paar Minuten. Aber genau, es ist auf jeden Fall, wir merken uns, Triptych wird wahrscheinlich nicht kommen. Lelantis Spark, so sieht's aus. Und das stimmt mich auch optimistisch, dass es schon implementiert ist bei einer Kryptowährung, weil, ne, wenn es jemand anderes schon mal vor einem gemacht hat, ist es natürlich auch viel einfacher, das selber zu implementieren. Und man hat auch schon so ein bisschen einen Test-Hintergrund. Ja, man kann sehen, ah, bei denen funktioniert's. Und deswegen wird's bei uns auch funktionieren. Da muss ich aber kurz widersprechen, weil Lelantis Spark ist alles andere als live. Das ist noch immer, ach so. Also der Release ist geplant für Q2 im nächsten Jahr. Bei Firo. Ja, richtig. Ach so. Und genau, deswegen implementiert ist noch nichts. Die warten noch Audits ab und das Paper muss noch ein bisschen geprüft werden, ne? Ja. Die haben auch eine Roadmap auf der Webseite, da kann man sich die einzelnen Milestones nochmal ansehen. Und genau, da ist Lelantis Activation, ist da der vierte Punkt bei zukünftigen. Tatsache. Der Monero Observer, der hat um dieses Drama in der Monero Community nochmal einen sehr ausführlichen und mit vielen Quellen bestückten Artikel geschrieben. Den habe ich auch mal ins Deutsche übersetzt. Beides findet ihr dann auch in den Shownotes. Und auch, Alex, den Artikel, den du gerade meintest auf Firo, das ist der vom 24.8., ne? Genau, der. Genau, den haben wir auch verlinkt in den Shownotes. Also, wenn ihr euch da reinlesen wollt, findet ihr alle Quellen bei uns in den Shownotes. Und noch zum Kontext, Firo hieß ursprünglich mal Zcoin. Also nicht Zcash, sondern Zcoin. Ja, das ist auch wieder so verwirrend. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch umbenannt, weil sie die ganze Zeit mit Zcash verwechselt wurden. Aber über eine Sache müssen wir bei Lelantis Spark noch sprechen, und zwar über die Spark Addresses. Monero hat ja sein eigenes Adressschema mit, ihr wisst es, 95 Zeichen lang, beginnen die Primary Address auf dem Mainnet, beginnt mit einer 4, Subaddresses beginnen mit einer 8, ne, man kennt's. Mit Lelantis Spark müssten sich diese Adressen allerdings ändern. Wie genau eine Spark-Adresse aussieht, weiß ich gar nicht, und wie kompatibel die Adressen untereinander sind, weiß ich dann halt auch nicht. Allerdings müsste man halt einiges anpassen, auch gerade was Seiten von Exchanges angeht. Also ich glaube, wir sind noch ein ganzes Stück von Lelantis Spark entfernt. Ja, krass, das würde ja dann auch bedeuten, angenommen, ja, wir würden jetzt sagen, okay, wir implementieren das und wir ändern das Adressformat. Das ist ja ein Hardfork und damit backwards incompatible. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Steamit irgendwann, also hier in diesem dezentralen Delegated Proof of Stake Blog-System mal einen Artikel geschrieben habe, wo ich meine Monero-Adresse gepostet habe, dann und jemand versucht jetzt im Jahr 2023 an diese Adresse Monero zu überweisen, dann kommen die gar nicht an. Richtig? Das wäre die Konsequenz, ja. Das heißt, ab dem Zeitpunkt der Hardfork müssen alle Leute alle Adressen nochmal neu generieren, an alle Dienste neu verteilen, dass halt da auch ja der Übergang funktioniert. Und das erscheint mir schon ein ziemlich schweres Gewicht zu stemmen. Wenn es wirklich so kommt, dann wäre das definitiv der heftigste Hardfork, den Monero je gesehen hat. Denkt ihr, das ist es wert? Also wenn es die Möglichkeit gibt, das irgendwie zu vermeiden, würde ich sagen, vermeide es, ja. Ich bin jetzt auch kein Fan von diesen ultralangen Monero-Adressen, die, ja, wenn man die versucht, auf einer Webseite zu posten und dann ja, verschiebt sich irgendwie erstmal so alles im CSS, weil das halt so ein langer String ist. Aber ja, also der Privatsphäre zuliebe, das ist ja dann würde ich sagen, dann sollte man eher in diesen sauren Apfel beißen, aber es ist ein harter Preis, den man auf jeden Fall bezahlt. Und gerade die Leute, die eben nicht so aktiv in der Community unterwegs sind und die dann vielleicht den Hardfork nicht richtig mitkriegen und ja, dann auf einmal Geld ins Nichts geschickt wird und auch nicht wieder beschaffbar ist, das wäre schon echt hart. Das Problem ist ja auch, du kannst ja selber überall deine Adressen quasi aktualisieren, aber alles, was mal irgendwo archiviert wurde, da hast du halt keinen Zugriff mehr drauf. Und ich weiß auch gar nicht, was bedeutet das denn für die Open-Alias-Adressen? Könnte man die dann einfach ändern auf die neuen Adressen oder funktioniert Open-Alias dann überhaupt nicht mehr? Also schwierig. Mhm. Also das ist halt echt so ein, das betrifft jetzt nicht unbedingt das, oder das betrifft auch das Netzwerk und Protokoll, aber es betrifft halt auch die Usability. Und das ist, ich meine, eine Hardfork an sich ist ja schon ein relativ invasiver Eingriff. Aber dann so eine Hardfork, wo man dann sagt, ey Leute, wenn ihr eure Adresse nicht umdefiniert und die dann an alle Kontakte schickt, dann kriegt ihr halt kein Geld. Das ist schon fast ein Dealbreaker, finde ich. Und wahrscheinlich wäre die Kohle ja sogar für die Ausgebenden auch weg, weil rein theoretisch gibt's ja die alten Adressen noch auf der alten Chain. Ja, dann vielleicht gibt's ja wirklich eine, also wenn es eine elegante Lösung gibt, dass man sagen kann, irgendwie man baut es in die Wallets ein, dass dann die alten Adressen irgendwie konvertiert wird, obwohl das geht wahrscheinlich gar nicht einfach. Ne, man müsste dann der Wallet einfach sagen, hey, du willst jetzt hier eine Legacy-Adresse schicken, das geht nicht, ich erlaube dir das nicht, du musst eine Spark-Adresse verwenden und dann müssen sich die Leute halt informieren. Ja, aber dann wäre wahrscheinlich auch der Frust groß, so hey, wir haben jetzt vorletzte Woche Monero geholt und jetzt haben die schon hier sowas eingeführt oder ja, ich höre den Aufschrei jetzt schon. Ja, ich auch. Ja, ob das innerhalb von einem Jahr sich in Monero findet, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, wir warten echt noch eine ganze Weile auf den nächsten Hardfork. Was eigentlich schade ist, ne? Weil ich finde gerade die Ringsignaturen sind halt wirklich so ein sehr schwaches Glied in der Kette und dadurch, dass jetzt halt mehr und mehr Ressourcen in die Nachverfolgbarkeit fließen und mehr Börsen KYC-Prozesse machen und so weiter, und damit auch mehr und mehr Outputs praktisch transparent gemacht werden oder Decoys enttarnt werden, muss das so früh wie möglich kommen, ja, dass man da die Ringgröße erhöht. Aber es, ja, wie du gerade gesagt hast, Grisha, das kann echt noch eine Weile dauern. Ich finde, so ein Weak Point von Monero ist halt auch, dass du so viele Outputs generieren kannst auf der Mainchain für ganz wenig Geld, ne? Du kannst mit $10,000 schon krass viele Outputs machen an einem Tag, um die Privacy ein bisschen zu kompromittieren. Ich finde, das ist auch noch irgendwie ein Punkt, der schwer zu fixen ist. Ja, du könntest dann sagen, ja, okay, machen wir Monero-Transaktionen einfach teurer. Eine Transaktion kostet jetzt sowas wie 1 Euro. Aber dann kommen halt Staaten her und drucken Fiat und kaufen sich halt so viel Moneros, wie sie wollen. um die Attacken zu machen. Also es gibt schon ein paar Schwachstellen noch. Auch ja. Das betrifft ja jetzt nicht nur Monero. Aber ja, an sich ist Monero schon irgendwie an einem Punkt, wo man sagt, das ist schon eigentlich ziemlich eine runde Sache. Und so richtig viel groundbreaking changes wird jetzt auch nicht mehr kommen. Okay, nächster Punkt. Nächster Punkt. Die chinesische Zentralbank verbietet Bitcoin-Transaktionen. Von wem war der Artikel? Den hatte ich da reingepackt. Und zwar ist der Artikel vom 24. September. Und ich hätte gedacht, oh, das könnte doch gravierende Auswirkungen auch auf die Preisentwicklung haben. Aber das Gegenteil war der Fall. Also seitdem ist der Kurs recht nach oben geschossen, obwohl da ja doch ein paar Menschen jetzt quasi von den Transaktionen ausgeschlossen sind. Das hat mich verwundert. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Also ich weiß auch gar nicht, wie groß vorher das Transaktionsvolumen in China war in Sachen Bitcoin. Aber da ja sehr viele Miner wohl in China ansässig waren oder sind, ich glaube, also inzwischen ist auch das Mining da verboten, wenn ich richtig informiert bin. Ja, also China hat sich jetzt dann mehr oder weniger komplett vom Bitcoin-Markt verabschiedet. Ja. Da kommt ja auch gleich noch eine Meldung nach, ne, was die Mining-Hardware angeht, aber ja, irgendwie scheinen die da im Moment wirklich mit harten Verboten gegen Bitcoin vorgehen zu wollen. Also der Artikel ist vom David Schneider von BTC Echo, den kenne ich sogar. Hab mal eine Zeit mit dem zusammengearbeitet und der ist ein guter, ja, bisschen Bitcoin-maximalistisch, aber ich lese vielleicht hier mal kurz ein Update vor, was er auch noch in dem Artikel geschrieben hat, was es ein bisschen klarstellt, und zwar Zitat, mittlerweile ist klar, dass die Nachrichtenlage doch weniger breaking ist, wie anfangs gedacht. Denn ein formales Bitcoin-Verbot besteht im Bereich der Mitte bereits seit 2017. Neu ist lediglich, dass die chinesische Zentralbank auch nach auswärtigen Exchanges greift, die in dem Land Geschäfte machen, also die in China Geschäfte machen. Die offizielle Pressemitteilung liest sich auch eher nach einer Ad-hoc-Lösung gegen drohende Verwerfungen aufgrund des Evergrande-Fiaskos. Zitat Ende. Also, so wie es ja hier geschrieben wird, ist ja Bitcoin schon seit 2017 verboten und deswegen hat sich da jetzt eigentlich gar nicht so viel getan. Also siehst du, das Update, das gab es doch gar nicht, als ich den Artikel hier reingesetzt habe. Deswegen, ja, okay, das erklärt dann auch, warum das keine stärkeren Preisauswirkungen gehabt hat. Ja, ich finde es witzig, wie immer noch heutzutage im Jahr 2021 China-Food funktioniert, ne? Als die News nämlich rauskam, ist der Preis eingestürzt. Ja, aber auch nicht lange. Nicht lange, nee, aber es funktioniert trotzdem noch. Ja. Und ich denke mir so, ja, China, wann schon 100-mal gehört, langweilig. Ist doch so, oder? Ja. Mit Winnie the Pooh. So, wo wir schon bei China sind, auch Alibaba stoppt den Verkauf von Bitcoin und Ethereum-Minern, so lautete es in einer Meldung auf auf bitcoin.com. Aber Grisha hat gerade in der Sendungsvorbereitung nochmal nachgesehen und anscheinend sind die Geräte immer noch zu kaufen auf Alibaba. Ja, also ich habe die Nachricht gelesen und habe das erstmal auch geglaubt, aber ich habe jetzt mal auf dem deutschen Alibaba geschaut und da werden immer noch Miner verkauft. Das Angebot war jetzt nicht so groß, aber die waren halt schon noch auch da. Aber ich finde es interessant, es hat anscheinend mit diesem Latest Ban, den wir gerade angesprochen haben, zu tun gehabt. Oder vielleicht auch von dem Mining-Ban. Ja, Alibaba hat alle ASIC-Miner quasi rausgenommen oder zumindest angekündigt, das zu tun. Und das betrifft alle Kryptowährungen, die halt sich mit ASIC minen lassen. Also Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Als Datum steht hier im Artikel auch der 8. Oktober, was ja vorgestern gewesen wäre, also Freitag. Ja. War Alibaba nicht? Vielleicht betrifft es nur den asiatischen Raum und nicht den europäischen Kontinent. Ja. Ja, aber das Schöne ist, mit Monero können sie das einfach nicht machen, weil wenn sie CPUs bannen, dann das ist ja völliger Quatsch. So, das würden die niemals tun. Die machen ja bestimmt einen Riesenumsatz mit PC-Hardware. War Alibaba nicht auch hier der CEO derjenige, der dann verschwunden ist und geläutert wiederkam. Ja. Ja. Ja. Alles klar. Die Monero Market Website hatten wir, glaube ich, in der letzten Sendung auch schon mal drüber gesprochen, ne? Dass die angekündigt war. Da sollte doch jetzt eigentlich, genau, also vor 7 Tagen hieß es, es sollte in einer Woche gelauncht werden. Ich gucke mal eben, no releases published. Also irgendwie ist da noch nichts weiter passiert, aber es soll halt ein Marketplace geben, den Monero Market. Und der soll dann auch Monero-only erstmal sein, aber später dann auch weitere Kryptowährungen akzeptieren. Wir werden mal das GitHub verlinken. Also wie gesagt, die ursprüngliche Ankündigung vor 7 Tagen war, dass in 7 Tagen die Webseite stehen sollte. Das wäre also quasi heute. Aber bis jetzt gibt's noch nichts. Und was ist jetzt Monero Market nochmal genau? Also ich habe es also einfach so ein eBay-mäßig oder ist das ein E-Commerce-Store, der halt Monero-only ist? Nee, also es ist nichts, wo also was man selber hostet und selber betreibt, sondern halt ein zentraler Online-Marketplace. Ich bin gerade auf dem GitHub und ich finde es richtig geil. Hier steht, this website was created using HTML, CSS, Python and Flask. Following the tutorials of Corey Schäfer on YouTube. Den habe ich auch geguckt, als ich Programmieren gelernt habe. Also echt geil. Ja, witzig. Also, die wollen dann die Preise werden wohl in Dollar angezeigt und sobald du die dann quasi in deinem Warenkorb hast und auschecken willst, dann werden die halt mit der CoinMarketCap API werden die Preise dann umgerechnet in die entsprechende Kryptowährung, in dem Fall Monero und ja. Dann kann man halt damit auschecken. Also er beschreibt es selber hier in seinem Reddit-Post als similar to eBay. Okay, also es ist schon so, dass sich User anmelden können und ihre eigenen Güter verkaufen können. Ja. Okay. Aber wie gesagt, du kannst es halt nicht selber hosten, so wie ja. OpenBazaar oder sowas. Aber ich meine, der Code ist ja auf GitHub. Also ich kann es mir schon klonen. Ja, ja. Jetzt dann nur noch dezentralisieren diesen Dienst in einem Peer-to-Peer-Network. Ja, aber das kriegen wir doch bald. Das ist doch schon im Bau. Über das Tor-Netzwerk? Ich weiß nicht, ob mit Tor oder ohne, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber da haben wir, glaube ich, in einer der letzten Sendungen schon drüber gesprochen. Ne? Da will doch jemand hier dieses Open Bazaar nachbauen. Für ja, Monero only. Das wäre richtig nice. Aber da kommen wir ja jetzt auch quasi direkt zu. Das über das GUI-Frontend für Atomic Swaps hatten wir gerade schon gesprochen. Dann können wir das beiseite lassen. Und die Open Bazaar-Entwickler, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, wollen jetzt auch Monero integrieren. Also das heißt, nachdem sich ein Konkurrenzprojekt angekündigt hat, was Monero-only sein will, ist den Open Bazaar-Entwicklern eingefallen, ach, Monero, ja, das wollten wir eigentlich auch schon immer machen. Und ab Version 3 soll dann auch mit Monero gezahlt werden können in Open Bazaar. Wir hatten ja beim letzten Mal reingeguckt, da sah die Entwicklung von Open Bazaar ja relativ tot aus, aber da scheint jetzt wohl wieder Leben drin zu sein. Letzter Commit vor 3 Monaten? Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, ja. Ja, ja, ja. Ja, interessant. Aber es ist natürlich auch, ne? Ich meine, die Ankündigung ist jetzt relativ frisch, ne? Also, dass Open Bazaar V3 kommen soll. Und stimmt, der letzte Commit ist dann schon 3 Monate her. Also, das klingt auch, naja, also im Moment sehen wir nur Worte, keine Taten. Ja, das sind alles Commits auf dem Local Branch. Die haben sie nur noch nicht gepusht. Ja, kann ja sogar sein, weiß ich nicht. Ja. Ich habe auch noch eine coole Nachricht, und zwar ein Arbeitskollege von mir, den ich mit Monero angefixt habe, ist krass dabei. Ja, also ich bin echt überrascht, wie gut er sich hier macht. Und er hat jetzt eine Webseite gestartet, die heißt xmr-alias.de, und dort könnt ihr praktisch einen Open Alias euch einfach generieren. Ja, kostet nichts, ihr könnt da einfach ein Alias reinschreiben, zum Beispiel, ja, Alex @, und dann ist die Endung eben immer xmr-alias.de. Das heißt, für alle Leute, die mit TXT-Records und Domain-Verwaltung und so weiter nicht so viel am Hut haben, Hier habt ihr die Möglichkeit, natürlich trusted, ja, also ihr hängt dann letztendlich an seinem guten Willen, dass er diese TXT-Records, diese Open-Alias-Dinger, wenn ihr die einmal angelegt habt, nicht retroaktiv umschreibt auf seinen eigenen Adresse. Das wäre durchaus möglich, aber nichtsdestotrotz, ich finde so für, als Proof of Concept finde ich das einfach eine extrem coole Sache und deswegen wollte ich es hier auch mal erwähnen. Nochmal xmr-alias.de. Aber das heißt, auch wenn er morgen vom Bus überfahren wird und die Domain irgendwann weg ist, sind auch die Adressen weg, also die DNS-Einträge weg. Genau. Also ich denke, wie so mit vielen Dingen im Leben, alles, was trusted und custodial ist bei anderen Leuten, genießt es mit Vorsicht, macht da vielleicht jetzt nicht, benutzt es nicht als eure primäre Adresse und sagt dann allen Leuten, ja, hier, schick mir immer alles Geld an diese Adresse, weil es kann eben auch irgendwann schief gehen, aber ich finde das einfach nur so ein tolles Ding mit Technologie. Ja, wir vereinfachen das für den Otto-Normalverbraucher, brechen das runter und geben eben die Möglichkeit an alle Leute. Also ich finde das wirklich super gut, wenn er diese Idee quasi an getmonero.org herantragen würde, dass die das quasi für sich integrieren, weil dann wüsste man auch, dass da ein Projekt hintersteht und dass da nicht ein Single Point of Failure hintersteht. Mhm. Wobei, selbst wenn dann, also ich meine, bei getmonero.org ist ja auch jemand, der die Domain verwaltet und so weiter. Klar, das ist dann ein Trusted Community Member und so weiter, aber auch da besteht ja der gleiche Angriffsvektor, oder? Ja, ich weiß nicht, ob da nicht mehrere Leute Zugriff auf die DNS-Daten haben. Also, dass wenn einer verunglückt, da immer noch ein paar Backup-Leute den Zugriff haben. Ja, genau. Aber also ich glaube, der größte Angriffsvektor ist eben, dass jemand sich da einloggt, ja, dann einmal die TXT-Records alle auf seine eigene Adresse umschreibt, abspeichert und dann, ja, kriegt man bestimmt schon was, ja. Also wenn dann da ein paar hundert, ein paar tausend Leute ihren Open-Alias drüber laufen lassen, könnte schon was rumkommen und das fällt ja auch nicht direkt auf, ja, weil wie viele Leute überprüfen, nachdem sie Open-Alias in der Wallet-Adresse eingegeben haben, nochmal explizit, dass es auch tatsächlich die richtige Adresse ist. Ja, stimmt. Ja, genau. Also bleiben wir dabei, mit Vorsicht zu genießen, aber nettes Projekt. Cool. Dann habe ich auch aus dem Monero Observer noch einen sehr interessanten Artikel entdeckt. Und zwar gibt es hier einen Medium-Post, natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und zwar ist der Titel Tracing the WannaCry 2.0 Monero Transactions. Ja, und das heißt jetzt, hier ist also ein sehr detaillierter Blog oder Medium-Eintrag, der eben durch WannaCry durchgeht. WannaCry war ja eine der früheren Ransomware-Attacken oder eine der ersteren Ransomware-Attacken. Das heißt, auf einmal ist dein Computer verschlüsselt, ja, und dann lacht dir irgendwie so eine Anonymous-Maske entgegen und sagt dir, bitte überweise Summe X an Bitcoin oder Monero-Adresse XY. Also ich glaube, bei WannaCry war es Bitcoin. Und wenn du das nicht machst, dann sind halt deine Daten verschlüsselt. Ja, und wenn du jetzt kein aktuelles Backup hast, dann kann das sein, dass das durchaus wehtut. Ja, stell dir vor, auf einmal kommst du an all deine Familienfotos irgendwie nicht mehr ran oder noch schlimmer, du hast ein Unternehmen und kommst an die Rechnungen und sonstige Sachen nicht mehr dran. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen war WannaCry auch ein ziemlich großes Ding. Und hier wurde jetzt eben sich die Mühe gemacht, das mal so gut es geht aufzudröseln und zu verfolgen. Und es ist eben hier auch möglich gewesen, zumindest mit einem relativ großen Maß an Sicherheit, ja nicht zu 100%, aber mit einem großen Maß an Sicherheit, also es ist ja immer probabilistisch, auf Englisch sind die Sachen immer einfacher. Und genau, sollte man auf jeden Fall mal durchlesen. Ich habe jetzt hier im Summary einen Paragraphen gefunden, den ich kurz vorlesen will. Und zwar schreiben die hier, Nevertheless, this example shows that probabilistic analysis can lead to very high certainties in Monero tracing. It shows that even state-sponsored actors can be traced if improperly using Monero. Also es geht darum, wenn ihr nicht genau versteht, wie Monero funktioniert und es dann falsch benutzt, dann habt ihr nicht so eine große Privatsphäre wie jemand, der Monero gut versteht. Ja, das ist ja genau das gleiche wie bei Bitcoin. Auch wenn man sich super auskennt mit Bitcoin, kann es schon sein, dass man da ein hohes Maß an Privatsphäre hat. Aber natürlich ist es bei Monero für einen Laien generell erstmal einfacher. Und sie haben auch viel von der Analyse jetzt hier über zentralisierte Exchanges gemacht, wie zum Beispiel Shapeshift. Ja, und gerade wenn dann solche, ich lese mal hier weiter. While most exchanges do not readily provide information about all their Monero deposits and withdrawals, this example serves to demonstrate that Monero tracing is sometimes feasible when exchange-level data is leaked, stolen or obtained through legal means. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt, warum zentralisierte Exchanges schlecht sind, ja, weil vielleicht wird irgendwann mal da eine Datenbank geleakt. Ja, stellt euch vor, Kraken wird gehackt und die verlieren dann nicht die Private Keys, aber vielleicht alle Nutzerdaten und auf einmal können alle Leute oder sind die ganzen Monero Deposit und Withdrawals öffentlich. Das ist dann halt zusätzliche Informationen, die benutzt werden kann in so einer holistischen Analyse der Geldflüsse, um eben Schlüsse zu ziehen. Und bei einer dezentralen Börse wie jetzt zum Beispiel BISC oder bald Haveno fällt dieses Risiko halt auch weg. Genau, deswegen, das wollte ich noch erwähnen für die technischen Leute. Lest euch das auf jeden Fall durch. Ich habe das jetzt, als du gesprochen hast, mal so ein bisschen überflogen. Aber hat er das denn wirklich nur über die, also hat er quasi von Bitcoin in Monero und wieder zurück in Bitcoin und BCH alles nur auf dieser Plattform gemacht? Also ohne irgendwie eine selbst gehostete Wallet dazwischen zu haben? Ja, also ich habe es auch nicht jetzt in Vorbereitung auf die Sendung komplett gelesen. Deswegen weiß ich es nicht. Aber so wie der Paragraph, den ich ja gerade vorgelesen habe, haben die Lazarus-Gruppe, die ja für den WannaCry verantwortlich gemacht wurde, Monero nicht richtig benutzt. Also es könnte sein durchaus, dass sie das eben so gemacht haben, dass sie BTC zu Shapeshift, zu XMR und dann wieder zurück zu Shapeshift und dann BCH gemacht haben und da halt nicht genügend Hops dazwischen sind sozusagen, also Überweisungen im Monero-Netzwerk und dass sie dadurch eben das nicht richtig benutzt haben und ihre eigene Privatsphäre verloren haben. Ja, also die nennen hier sogar zwei Dienste, also nicht nur Shapeshift, sondern auch Chainjilly. Shapeshift. Shapeshift ist gut, ne? Direkt blocken die Domain. Ja, Chainjilly wird da auch noch mit genannt. Ja, aber ich meine, das ist natürlich doof, ne? Wenn man quasi alles auf einer Plattform macht, ohne selber eine anonyme Wallet und dann auch eine One-Time-Wallet, also quasi danach dann wieder alle Keys löschen und habe ich nicht mehr. Das wäre da schon hilfreich gewesen. Ja, und dazu kommt, diese Transaktionen sind eben auch 2017 passiert und damals natürlich ganz andere Landscape in Monero. Mittlerweile haben zum Beispiel die Monero Cake Wallet und Monero GUI auch die Möglichkeit, an mehrere Empfangsadressen zu senden, ja, in einer Transaktion. Das hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, dass Cake Wallet das jetzt unterstützt. Also mit einer Transaktion kann ich Till und Krisha beide bezahlen. Und das ist natürlich ein guter Schritt eigentlich für die Privatsphäre, weil es eben weniger Analyse zulässt auf, was für eine Wallet denn jetzt benutzt wurde, um eine Transaktion zu machen. Ja. Und wie gesagt, holt die Kohle wenigstens ein einziges Mal von der Börse runter, damit eine Transaktions-ID eben nicht bei denen liegt. Ja, dann über Monero, Monerujo Funding haben wir ja eigentlich schon kurz vorhin gesprochen. Ich wollte es noch mal kurz erwähnen. Wir haben das jetzt auch hier in den Shownotes. Monerujo hat ja jetzt ein eigenes CCS sozusagen, wo sie Projekte finanzieren wollen. Ab vom Get Monero Project. Die Seite sieht schick aus, ja. Es ist funding.monerujo.app. Und da gibt es eben nicht nur Sidekick, sondern auch andere, Unternehmungen, die Monerujo implementieren will, zum Beispiel, dass man leicht seine Outputs splitten kann. Normalerweise, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Monero aktiv benutzt, ihr müsst immer 20 Minuten warten oder 10 Blöcke warten, bis ihr einen Output wieder ausgeben könnt. Und das ist halt manchmal doof, wenn man so ein bisschen Kleingeld haben will. Und da wollen sie jetzt eben dieses Pocket Change Feature implementieren. Sie wollen Onion Addresses implementieren, andere Themes für die Wallet und generell eine coole Sache. Ja, und zu guter Letzt noch ein Wort der Warnung. Der Monero Telegram Tipbot, der von Sun programmiert wurde, der ja auch schon das ein oder andere Mal hier in der Sendung war, wird Ende 2021 die Türen schließen. Das heißt, ich denke, für die Leute, die den Tipbot benutzen, ihr habt da ja auch eine Message bekommen, dass eben jetzt nur noch die Withdrawal-Möglichkeit da ist. Ihr könnt jetzt also nicht mehr mit /tip auf Telegram irgendwelche Nutzer Monero schicken, sondern ihr könnt nur noch an eure eigene oder an irgendeine Adresse abziehen, also das ganze Geld schicken. Und ja, die Hintergründe hier sind wahrscheinlich rechtlicher Natur. Das ist schon ein heißes Pflaster, so einen Bot auf Telegram zu betreiben, weil Telegram sehr viele Nutzer hat und den ja potenziell auch viele Leute nutzen können und die damit ja allerhand Sachen machen. Ja, also es soll ja durchaus möglich sein, Drogen und so weiter auf Telegram zu kaufen. Und da als Betreiber dieser einen Wallet sozusagen, die den ganzen Tipbot macht, kommt man da schon in komische Gewässer. Und deswegen, oder unter anderem deswegen, schließt der Tipbot jetzt eben seine Türen Ende des Jahres 2021. Haben sich da schon irgendwelche Nachfolgeprojekte angekündigt? Nicht, dass ich es gehört habe, aber der Monero Tipbot ist ja Teil vom Monero Ecosystem. Das heißt, ihr könnt da relativ einfach den Code auf GitLab finden und dann könnte man sich den selber hosten. Wobei, ja, man muss da eben vorsichtig sein, weil wenn ihr jetzt diesen Bot auf Telegram hostet und andere Leute den auch benutzen können, dann seid ihr ja sozusagen Custodians für diese Leute. Das heißt, eigentlich im deutschen Recht bräuchtet ihr dann wahrscheinlich eine Banklizenz und dann ist man auf einmal halt in so Gewässern, also ich persönlich, ich lasse da komplett die Finger davon, weil mir das halt einfach zu heavy ist und genau. Die Alternative wäre dann halt wahrscheinlich, das irgendwie Non-Custodian zu machen. Das, ja, aber dafür gibt's eine App. Ja, das ist dann die Mobile Wallet eigentlich, wenn man sich Geld schicken will. Ja, ich meine, man kann ja auch einfach über Telegram die Adressen austauschen, wenn man da Transaktionen durchführen möchte. Man muss es ja nicht in der App machen. Oder man könnte so ein Open-Alias-System mit Telegram-Usernames machen, dass man in Telegram praktisch irgendwie mit einer URI oder so seine Monero-Adresse festhält und dann könnte man an den Telegram-User Namen spenden. So, das wäre vielleicht auch Beispiel, gut. Genau, ja. Ja, da haben wir doch ein schönes neues Projekt. Nee, danke. Ich mach's. Wie Alex schon gesagt hat, das wäre auch mir zu stressig. So, kommen wir zum letzten Thema. Should have used Monero ist unsere Kategorie. Und Till, ich glaube, du hast da den Artikel reingestellt. Pandora Papers, ja. Also die Pandora Papers, ihr werdet es in den letzten Tagen in den Nachrichten wahrscheinlich schon mehrfach gehört haben, ist halt auch wieder so ein Leak über Steuerschlupflöcher und Steuervermeidungsmodelle, bei denen auch etliche Politikernamen und irgendwelche Prominenten und irgendwelche Vorstände aus großen Unternehmen gelistet sind, die halt ja Geld am Fiskus vorbei irgendwo in Steuerparadiesen geparkt haben. Das war eine gemeinsame Recherche von Washington Post, Guardian, Le Monde, BBC, SZ, NDR, WDR und so weiter und so fort. Also, die Seite haben wir euch verlinkt. Der Beitrag, der Link, der in den Shownotes ist, geht zur Süddeutschen Zeitung. Und ja, alles das wäre mit Monero nicht passiert, was natürlich nicht dazu aufrufen soll, Steuerverbrechen zu begehen. Ja, aber wenn man Verbrechen begehen will, dann bitte richtig. Dann bitte anonym. Das heißt, auch ein Politiker kann von Monero profitieren. Ja, und wirklich zu allerletzt, ich habe jetzt gerade noch kurz vor der Sendung den Monero-Talk mit Chris Blech gehört, oder Black, ich weiß nicht, wie man ausspricht, B-L-E-C. Das ist wohl ein relativ prominenter DeFi-YouTuber, Influencer so, und der hat jetzt eben auch die Monero-Pill geschluckt. Und ich fand das einfach eine tolle Folge und wollte das einfach mal empfehlen, auch überhaupt nicht technisch, sondern eigentlich eher so nutzerorientiert und genau. Deswegen hört euch das vielleicht an, da ist die Audioqualität auch super im Gegensatz zu der Folge mit Sarang und Aram. Ich habe auch noch ein nettes Monero-Erklärvideo für Neuinteressierte gefunden, und zwar von Whiteboard Crypto ist das Video. Ich sehe jetzt gerade die Länge nicht, weil hier Werbung vorgeschaltet ist. 11 Minuten 40. Ja, 11 Minuten 40. Also ist wirklich niedrigschwellig für Einsteiger gedacht. Jeder, der sich schon mal ein bisschen intensiver mit Monero beschäftigt hat, wird da nichts Neues entdecken. Aber so, um vorzustellen, was ist Monero, was sind da die Vorteile und die Alleinstellungsmerkmale, also finde ich, ist ein wirklich gut gemachtes, nettes Video. Super. Und dann sind wir auch schon wieder durch mit den Themen für diesen Monat. Im Abgang lässt sich natürlich noch sagen, wenn euch das gefällt, was wir machen, und wenn ihr gerne das weiter haben wollt, es gibt ein paar Kosten, die immer wieder anfallen, so für die Webseite, für den Server und vielleicht auch, ja, ein Groschen oder so für Mikrofon und Equipment oder unsere Zeit, die wir hier reinstecken. Uns könnt ihr unterstützen über Monero, natürlich, ja, Spoiler. Und zwar haben wir einen Open Alias, der an uns drei geht, mit team@moneromumble.de. Das heißt, einfach die Monero Wallet öffnen und da mal team@moneromumble.de eingeben. Und dann kommt das sozusagen in eine gemeinsame Kasse. Oder wir haben auch alle unseren eigenen Alias mit dem jeweiligen Vornamen @moneromumble.de. Genau. Ja, bleibt die nächste Sendung anzukündigen. Also der zweite Sonntag im November, das ist der 14.11. Eine Uhrzeit müssen wir da noch finden, werden wir aber rechtzeitig bekannt geben. Wenn ihr aktiv teilnehmen wollt, dann findet ihr den Kanal, also unseren Jitsi-Kanal in den Shownotes. Falls ihr passiv teilnehmen wollt und auch nachträglich die Aufzeichnungen euch ansehen wollt, dann findet ihr das alles in dem YouTube-Kanal, den wir ebenfalls verlinken. Und damit würde ich sagen, haben wir es für diesen Monat. Wir wünschen euch eine gute Zeit und sagen bis demnächst. Ja, use Monero. Bis im November. Ciao, Leute. Tschüss. Monero Mumble. Monero Mumble. Monero Mumble.